gesagt, dass du am liebsten sterben willst, weil du nicht weißt, wohin dein Weg dich führen wird. Und die Probleme hatten dich schon fast erdrückt. Doch irgendwie fand sich ein Weg zu dir zurück. Denn immer wieder bricht ein Tag an nach der Nacht. Und immer wieder ist die Welt voll Wunder. Bist du manchmal vom Leben auch enttäuscht? Du ganz allein hast doch dein Schicksal in der Hand. Nach Regen blühen Blumen wunderschön im Sonnenlicht. Und Tränen sind vergessen, wenn ein Lächeln stumm dein Schweigen bricht. Und Fremde werden Freunde, gibst du ihnen eine Chance. Du kannst lachen, weinen, lügen, du kannst hassen, du kannst lieben. Es liegt nur an dir, nur an dir, nur an dir. Ja, das Leben ist so kurz, es ist vorbei, noch es beginnt. Genieß es Zug um Zug, wie ein kleines Kind. Kannst du stets kritisch vor dir selbst bestehen? Wirst du am Ende auch zufrieden von uns gehen? Denn immer wieder bricht ein Tag an nach der Nacht. Und immer wieder ist die Welt voll Wunder. Bist du manchmal vom Leben auch enttäuscht? Du ganz allein hast doch dein Schicksal in der Hand. Nach Regen blühen Blumen wunderschön im Sonnenlicht. Und Tränen sind vergessen, wenn ein Lächeln stumm dein Schweigen bricht. Und Fremde werden Freunde, gibst du ihnen eine Chance. Du kannst zweifeln, du kannst hoffen, alle Wege stehen dir offen. Es liegt nur an dir, nur an dir, nur an dir. Nach Regen blühen Blumen, wunderschön im Sonnenlicht. Und Tränen sind vergessen, wenn ein Lächeln stumm dein Schweigen bricht. Und Fremde werden Freunde, gibst du ihnen eine Chance. Du kannst zweifeln, du kannst hoffen, alle Wege stehen dir offen. Es liegt nur an dir, nur an dir, nur an dir.